jetzt geht das Lampenfieber los. Ja, ich merke auch schon. Oh, mir ist ganz warm. Mir ist ganz schlecht, ey. Ich glaube, ich kann jetzt nochmal kurz auf die Toilette. Mach doch. Ich nehme das Mikrofon mit. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Mein Name ist Sokja Kim und ich bin Ihr persönlicher Cockpit-Buddy auf dem Flug India India Delta India Echo 003. Unsere heutige Flugzeit beträgt ca. eine Stunde. In der Kabine werden Sie betreut von unseren Stewards René und Stefan. Bitte bringen Sie Ihre Ohren in eine aufrechte Sitzposition und genießen Sie den Podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug und always happy landings. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hi René. Hallo Stefan, ja, grüß dich. Wunderbar. Ja, muss ich jetzt ein bisschen zögern, weil wir, ihr habt bestimmt gemerkt, wir haben ein bisschen die Begrüßung geändert, die Reihenfolge unseres Podcasts, unseres Titels. Aber ihr seid hier goldrichtig. Hallo und herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer, die uns noch nicht über Instagram kennen, sondern nur über Podcast-Plattformen. Und ja, René, was gibt's Neues? Erzähl mal. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, irgendwas war heute anders. Und zwar verrät das Intro schon ganz leicht, in welche Richtung es heute geht. Ja. Denn wir haben Thementag. Thementag, yippie. Ein neuer Monat, ja, ein neues Thema. Ein neuer Monat, ein neues Thema. Ein neuer Podcast, ein neues Thema. Genau. Und richtig. Dieses Mal geht es nicht wie im letzten Podcast um Lost Places, sondern vielleicht habt ihr es schon ein bisschen an der Atmosphäre gespürt und gemerkt. Heute sind eure Stewards Stefan und ich, euer Steward René, für euch da eine Stunde lang mindestens. Und wir werden euch durch ein Thema führen, das den längsten Cliffhanger in der Geschichte unseres Podcasts, also in der zweiten Staffel unseres Podcasts hatte. Und diesen genau. Cliffhanger werden wir heute auflösen. Aber ja, bevor wir das tun, Stefan, muss ich ganz kurz die Pre-Flight-Checkliste durchgehen. Kleinen Augenblick. Okay, es soll ja alles mit rechten Dingen zu gehen. Und ordnungsgemäß. Ja, genau. Sicherheitscheck. So. Genau, also Pre-Flight-Checkliste, Begrüßung haben wir. Ja. So, dann Danksagung. Ja, erstmal vielen Dank an unseren Kapitän, dazu gleich mehr. Wir gehen mal den Punkt überspringen wir einfach mal und fangen an mit dem nächsten Punkt, Housekeeping. Stefan, was gibt's da Neues? Housekeeping, ja, ihr wollt wissen, was wir schon geschafft haben für unseren Podcast, um den bekannter zu machen. Wir haben gute Nachrichten, nachdem wir ja schon bei Google Podcast waren, hat es jetzt auch geklappt. Wir sind bei iTunes, yippie. Ja, herzlich willkommen alle iTunes-Hörer. Richtig. Und herzlich willkommen alle Google Podcast-Hörer. Auf jeden Fall. Also da müssen wir ja auch fairerweise sagen, ich bin eher der Google Podcast-Hörer und du der iTunes-Mensch, ne? Richtig. Ja. Und, genau. Und aus diesem Grund haben wir beide Welten bedient. Vielleicht ein Wort kurz zu Spotify, das wäre ja der dritte im Bunde. Also ich habe heute vor der Anmeldung gesessen und ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir schieben das Thema erstmal auf, weil Spotify ist jetzt nicht wirklich eine Podcasting-App, auch wenn es da Podcasts gibt. Und dann ist mir aufgefallen, die Podcasts, die dort sind, die findet man nicht wirklich. Und das es ist so, wenn man seinen Podcast bei Spotify listen will, muss man einen Vertrag abschließen. Das ist jetzt vielleicht nichts Besonderes und der ist jetzt noch nicht weiter tragisch, aber ich wollte mir den erstmal in Ruhe durchlesen. Da wir müssen mal gucken, ob dann unser Podcast auch unser eigener Podcast bleibt. Also ich denke, das eilt nicht. Solltet ihr das anders sehen, dann könnt ihr euch natürlich sehr gern an uns wenden und dann werden wir umgehend auf Spotify gehen. Genau, und da gab es ja die Frage, ob wir auf Spotify sind, gab es ja auf Instagram, als wir die Bekanntmachung preisgegeben haben. Und da ist die Frage hoffentlich beantwortet jetzt. Wir sind erstmal nicht auf Spotify. Ja. Also wenn ihr die Notwendigkeit seht, dann gebt da nochmal ein Zeichen. Dann werden wir uns was überlegen. Aber es gibt ja auch den klassischen Weg. Stefan, vielleicht kannst du den nochmal ganz kurz erwähnen. Der klassische Weg? Den Urweg eines Podcasts. Urweg. Es hat mal einer ein RSS-Feed erfunden. Ne? Warte mal, ich sag gleich die Adresse. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Tomatensaft. Wir sind ja schließlich im Flieger. Ja. So, oh, ist ja lecker. Du, in Reihe 10 ist, glaube ich, gerade auch eine Lampe angegangen. Aber hey, wir sind noch voll im Pre-Flight-Check. Wir müssen, damit es hier richtig losgeht, also wir sind ja noch gar nicht wirklich gestartet. Also lass uns das schnell zu Ende machen, hier das Housekeeping. Genau. Bevor also, du hier dich mit Tomatensaft vollschüttest. über unser Aufnahmegerät oder sowas. Genau. Ja, für alle, die den klassischen Weg gehen und einfach unseren RSS-Feed abonnieren wollen, wir haben jetzt einen gewissen Standard geschaffen und ihr könnt euch den abonnieren oder runterladen, wie auch immer, auf podcast.uber.de/podcast.rss. Versuchen wir auch irgendwie zu verlinken, aber das kriegen wir hin. Na? Ja, das schreiben wir euch irgendwo hin. Also wahrscheinlich und auf unseren derzeitigen Hauptvertriebskanal Instagram. Da werdet ihr dann wenn ihr unserem Kanal, nee, wie nennt man das, unserem Account, wenn ihr unserem Account folgt, ja. podcast.iidi, also irgendwas ist doch immer, ne, die Anfangsbuchstaben, wenn ihr dem Kanal folgt, da findet ihr jetzt erstmal die Shownotes und da erfahrt ihr dann auch, wie man Uber schreibt. Richtig, ja, aber wie gesagt, ihr kennt euch aus dem Internet hoffentlich, ihr findet das und schaut einfach auch in die Shownotes, ihr werdet das auf jeden Fall rauskriegen. Genau. Podcast.juba.de wäre die Stelle, an der ihr auch die Shownotes findet. Sieht alles noch nicht so aus, wie es aussehen soll, aber es kann schon benutzt werden. Also wir sind quasi noch im Umzugs- oder Einzugsstress. Genau, wir können aber hier schon wohnen, wir haben aber noch nicht alle Räume eingerichtet quasi. Na? Genau, ein Raum, Stefan, der mir mitgeteilt wurde, den man vielleicht mal in Angriff nehmen könnte oder sollte, weil er wohl zu einem Podcast dazugehört, auch wenn wir es in den letzten Jahren nicht so gehandhabt haben, ist Twitter. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Also wir müssen mal gucken, vielleicht werden wir noch einen Twitter-Account einrichten. Und ein weiteres Feedback, was ich bekommen habe, ist, dass wir mal mit Hintergrundmusik gucken müssen. Also anders, ich habe das Feedback bekommen von jemandem, der noch nicht gehört hat, dass Hintergrundmusik eventuell störend sein könnte. Ich weiß nicht, ob wir die mal ein bisschen leiser machen sollten. Also wenn ihr dazu Feedback habt, ne, immer her damit. Auf jeden Fall. Wir machen das ja also alles nur für euch. Richtig, ihr sollt euch ja wohlfühlen, wenn ich ihr uns hört. Ich brauche das nicht. naja, das war jetzt gelogen, René. Nein, auf jeden Fall super Feedback haben wir bis jetzt bekommen. Und ja, wir nehmen uns das natürlich zu Herzen und gucken, was wir da für euch machen können. Und wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß, uns zu hören. Aber ich glaube, René, der Check ist fast beendet, oder? Genau, dann können wir uns jetzt schnell der Danksagung widmen. Vielen Dank an den Piloten, an den echten Piloten. Ja, das muss man betonen. Der die Ansage gemacht hat. Für die Fluginteressierten unter euch, er ist Pilot einer Boeing 747. Das ist ein Jumbojet, ein vierstrahliges Flugzeug. Ein wirklich tolles Flugzeug. Ja. Das sage ich aus voller Überzeugung. Ein Riesenvogel. Ein Riesenvogel, genau. Und, also ich meine jetzt das Flugzeug, ja. Genau. Und dieser Pilot, sag mal den Namen. Ich habe ihn so schlecht in der Ansage verstanden. Dass, genau. Also ich habe mir gemerkt, das ist Sukjae Kim, müsste er heißen. Genau. Und der hat selbst auch einen Podcast. Der heißt Cockpit Buddy. Ja. Findet ihr bei iTunes? Definitiv. Aber auch bei YouTube und sehr interessant. Ich habe auch mal reingehört und ja, der Mann ist so spektakulär. Der hat seinen Lebenstraum wahrgemacht und ist Pilot geworden und fliegt jetzt um die Welt. So, danke erstmal dafür und ich glaube, ich werde mich noch vertrauensvoll an dich wenden, weil ich in dem Bereich noch viele, viele, viele Fragen habe. Und großes Interesse. Genau, also danke dafür und ja, viel Erfolg mit deinem Podcast und vielleicht wird das ja die Daueransage für unseren Podcast. Schauen wir mal. Warum nicht? Ja, also auf jeden Fall eine coole Aktion. Ja, wenn's thematisch passt. Und ja, da seht ihr halt, so schnell verbindet das Internet. Richtig. Na? Okay. Genau. Hast du hingeguckt? Dann kommen wir zum Cliffhanger. Reihe 10, alles gut? Reihe 10, alles gut. Alle sind angeschnallt. Es kann losgehen. Und ja, unser Cliffhanger, der sich nun seit Folge 1, wir sind jetzt, hast du gesagt, dass wir bei Folge 3 sind? Achso, weiß ich gar nicht, habe ich das gesagt? Ich Ich glaube nicht. Dann an dieser Stelle herzlich willkommen zu Folge 3. Ja, irgendwas ist doch immer, Podcast. René. Also. Genau, irgendwas ist doch immer. Und du hattest in der ersten Folge erzählt, dass du etwas zum allerersten Mal getan hast. Richtig. Etwas, was du hier auf diesem Kanal von dir geben kannst, ohne dass du dich einer Peinlichkeit aussetzt. Genau, Stefan, die ganze Welt soll das wissen. Ja, in meinem Urlaub war ich zum ersten Mal, können wir jetzt einen Trommelwirbel irgendwie einspielen? Muss man mal gucken, genau. Zum allerersten Mal war ich als echter Berliner am Flughafen Tegel. Gut. Das klingt jetzt ein bisschen ernüchternd. Ja, okay, also. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Oh, das war spontan jetzt. Nein, also man muss dazu sagen, der Flughafen Tegel, ich war selbst überrascht, dass René das Thema so groß aufziehen will, aber ich glaube, er strotzt von Informations, wie sagt man, Flut. Er möchte uns jetzt ganz viel darüber erzählen und ich bin gespannt. Also natürlich, Berlin hat ja seine Geschichte und daher hat der Flughafen Tegel auch seine berechtigte Geschichte, die wir vielleicht gleich mal anreißen. Womit wollen wir anfangen, René? Wollen wir kurz nochmal einen Überblick geben? Mich würde erstmal interessieren, warum du am Flughafen Tegel warst. Also bist du geflogen? Oder hast du ihn weggebracht oder warst du einfach nur zum Glotzen da? Ich war in meinem Urlaub am Flughafen Tegel, weil ich gerne, wenn ich Zeit habe, sozusagen in Berlin mir Orte angucke, wo man oder wo ich noch nicht war. Sei es irgendwie ganz am Stadtrand oder irgendwie mal mit der S-Bahn ganz rausfahren zum Beispiel oder mit dem Regio. Und an diesem Tag habe ich mir halt gedacht, Mensch, fahre ich doch mal mit dem Flughafenbus TXL bis zur Endstelle und guck mir das mal an. Sehr, sehr löblich und da sind wir eigentlich auch schon bei dem großen Problem des Flughafens. Keine Bahn, ich nur einen Bus hin. Ja. Ja. Gut, aber vielleicht gehen wir ein bisschen geschichtlich auf den Flughafen ein, weil ich glaube, was ja ganz interessant ist, dass der Flughafen Tegel so ziemlich mitten in Berlin liegt. Ein echter nicht Stadtflughafen. So, wie man es in anderen Städten kennt. Ne? In anderen Städten ist das meist am Rand. Gibt sogar Städte, die teilen sich einen Flughafen, ne? Köln, Bonn. Hast du da irgendwelche Hintergrundinfos, warum der mitten in Berlin liegt? Ja, ich habe ja schon die Geschichte angesprochen. Ne? Also neben dem Flughafen Tegel gibt es auch noch den Flughafen Tempelhof im Westteil der Stadt. Oder gab es viel mehr. Und geschichtlich gesehen haben die halt auch eine wichtige Bedeutung gehabt. Ne? Wobei ich gerade überlege, ich habe mir eher Notizen für die jüngste Geschichte gemacht. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wann wurde der denn eröffnet. Weißt du das zufällig? Also Der Flughafen Tegel, den gibt es schon sehr, sehr lange. Wenn ich recht informiert bin, war das ursprünglich so ein Luftschifffahrthafen, der dann eben aufgrund der Fläche, die er dafür reserviert ist, dann logischerweise auch zum Flughafen wurde. Und große Bedeutung, und das ist wahrscheinlich, was du mit jüngster Geschichte meinst, erlangte er dann natürlich während der Trennung von Berlin. Genau, denn der wurde ja als Luftbrücke benutzt, ne? Richtig. Und war quasi die einzige Anbindung, ich weiß nicht, ob Tempelhof auch noch war, nach West-Berlin oder für West-Berlin. Ne? West-Berlin, für die, die sich geografisch jetzt nicht so auskennen, war seinerzeit komplett umgeben von der ehemaligen DDR und gehörte ja inoffiziell zu Westdeutschland oder zumindest den anderen den Alliierten. Und aus diesem Grund war diese Anbindung über den Flughafen Tegel halt so die einzige gute, der einzige gute Weg, um etwas nach West-Berlin zu bringen. Genau, ne? Also das war sozusagen dann auch der, der erste richtige Verwendungszweck als Flughafen. Also ich habe gerade nochmal geschaut, weil ich mir unsicher war. Also die Luftbrücke war wirklich dann auch der Anlass, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg dort einen Flugplatz zu errichten, da wo er heute ist. Und davor hatte er sozusagen verschiedene andere Nutzungen auf dem Gelände. Ne? Also oder halt schon ziemlich früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, dort irgendwie in Richtung Luftfahrt, Luftschiffe genutzt. Aber ja, noch nicht als reiner Flughafen, ja, so wie man heute kennt. Genau, wenn man mal guckt, welche Fluglinien dort als erstes stationiert waren in Tegel, also jetzt auch in jüngster Geschichte, dann wird einem auffallen, dass es hauptsächlich Fluglinien der USA, Großbritanniens und Frankreichs waren, weil die waren die einzigen, die den Flughafen anfliegen durften. Und weil ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, durften die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg selber gar keine Flugzeuge fliegen und die durften ja einiges nicht, durften ja keine Gewehre mehr bauen und ich glaube auch flugtechnisch war da so ein Verbot auferlegt, deswegen wurde das dann eben durch die Alliierten abgewickelt und der Flughafen Tegel eben genau dafür genutzt. Ja, also interessanterweise, also der wurde halt auch früher, vielleicht nochmal so in die ältere Geschichte zu gehen, ist halt ein Raketenschießplatz, das war mir halt vorher auch noch gar nicht bekannt. Als Truppenübungsplatz wurde das Gelände vorher auch benutzt. Also hat halt schon im Bereich Militär vorher eine große Bedeutung gehabt auch, ja. Genau, und als Flughafen selber, von der Charakteristik her, also wenn man, ich weiß nicht, du warst ja sicherlich auch schon in Schönefeld gewesen und da wird dir, oder auf irgendeinem anderen Flughafen, und da wird dir sicher aufgefallen sein, dass Tegel an einer Sache, also nicht nur vom Standort her, so mitten in der Stadt und nur mit Bus erreichbar, es gibt ja noch eine andere Sache, die ganz charakteristisch ist an Tegel, im Gegensatz zu anderen Flughäfen, du hast extrem kurze Wege zu den Terminals. Ne? Genau, also, ja. Und aber es liegt wahrscheinlich auch daran, ne, dass man quasi nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stadt halt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass man nicht so viel Fläche hatte oder so, war ja halt auch viel zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man von oben mal auf den Flughafen guckt, das ist halt wirklich wie ein richtig rundes Gebäude, ne? Und dadurch kommt genau, das, was du sagst, ja. Mit so ein paar Erweiterungen, aber das Ziel der Architekten war tatsächlich, einen Flughafen zu schaffen, indem man quasi aus dem Auto aussteigt und dann direkt zu seinem Gate kommt. Ne? Im Gegensatz zu den heutigen großen Flughäfen ist es ja so, dass du tatsächlich für jedes einzelne Gate einen Sicherheitsbereich hast. Ne? Das ist ja komplett ineffektiv heutzutage, weil ich weiß nicht, wie viele Terminals haben wir jetzt mittlerweile in Tegel. Das sind ja einige. Die neueren Hallen, die dazu gebaut wurden für Air Berlin, also wenn man vor dem Flughafen steht, rechter Hand, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, Stefan, da sind ja riesengroße Hallen. Ja. Und diese Hallen, die wurden ja für Air Berlin damals hingebaut. Das ist eine von vielen Erweiterungen, die für diesen Flughafen gemacht wurden. Diese Hallen haben dann schon den heute klassischen Weg, dass man quasi einen großen Bereich hat, eine große Sicherheitskontrolle und hinter dieser Sicherheitskontrolle hast du dann die Einkaufsmeile und eben die Möglichkeit, zu den einzelnen Gates zu kommen. Ne? Ist natürlich ein bisschen effektiver, also personaltechnisch natürlich auch, als jetzt an jedes Gate, ne, und davon gibt es ja einige, da so einen Sicherheitstisch zu haben, Fließband und dann zwei, drei Sicherheitsbeamten. Genau. Ja, wobei man sagen muss, also wenn man so da durchgeht, es ist halt ein ziemlich alter Flughafen, der immer mal wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf den neuesten Stand gebracht wurde. Aber ich frage mich halt, ich glaube, so einen Flughafen würde man heutzutage natürlich nicht bauen, ne? Ist ja ganz klar. Also so würde man den definitiv nicht bauen, ja. Und was ich an dem Flughafen cool finde, ist dieser 60er-Jahre-Flair, den der hat, ne? Also ich muss dazu sagen, dass ich den Flughafen, das war auch der Grund, warum ich mich eigentlich über das Thema gefreut habe, dass ich persönlich mit dem Flughafen sehr viel verbinde. Also ich bin 3 Jahre lang regelmäßig von Tegel geflogen, so 30 Flüge im Jahr. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon viel ist, aber ich glaube, mehr als auf jeden Fall. Durchschnitt ist es schon. Ja, wer fliegt denn 30 Mal im Jahr? Das war halt irgendwie, da verbindet man dann schon was. Ne? Also wenn das so ein... diese Flüge waren eben damit verbunden, so was Neues zu entdecken. Also die Flüge haben mich zu etwas gebracht, beruflich, wo es halt viel Neues zu entdecken gab. Ne? Und diese Aufbruchsstimmung, die man dann so in sich hat, ne? Die spiegelt man dann eben auch auf den Ort, an dem man sich da befindet. Und deswegen diese ganzen Nachteile hier, die Anfahrt, dass die nur mit Bus möglich ist. Also in den 3 Jahren hatte ich nicht einmal das Problem, dass ich einen Flug verpasst habe aufgrund des Verkehrs, ne, oder dass da irgendwas blöd gelaufen ist. Also überhaupt nicht, ne, das ist alles rund gelaufen. Für die, die den Flughafen kennen, ich bin immer von Terminal, ich glaube, das ist D, ja, Terminal D, das ist so ein älteres, geflogen. Das ist quasi linke Hand, wenn man vor dem Flughafen steht. Da steht, ich weiß nicht, hast du es gesehen, Stefan, eine S-Bahn, ein S-Bahn-Wagen, ja, in dem genau. Man Würstchen essen kann. Ja. Und da ist dann auch das Otto-Lilienthal-Denkmal, glaube ich. Also der Flughafen heißt ja Otto-Lilienthal und da ist dann auch die Skulptur von diesem Otto-Lilienthal. Ja. Genau. Also man kann noch ergänzen, haben wir noch gar nicht gesagt, also zivile Luftfahrt, der erste Linienflug wurde von Air France durchgeführt und zwar am 2. Januar 1960. Das war sozusagen wirklich dann die Eröffnung als ziviler Flughafen Berlin-Tegel. Ja. Ja, und eigentlich dürfte es ihn gar nicht mehr geben, den Flughafen. Heikles Thema. Er wurde ja trotzdem einige Male, also selbst nachdem feststand, dass da nichts mehr geht oder nichts mehr gehen soll, wurde er halt immer wieder erweitert. Also viele Leute setzen auf diesen Flughafen und ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Situation ist, denn es gab ja einen Volksentscheid, der dann nochmal trotz Entschluss, dass dieser Flughafen geschlossen werden soll, sich dagegen stellte. Und ich glaube, der war sogar erfolgreich, dieser Volksentscheid. Das Problem ist, dass dieses Anliegen nicht umsetzbar ist, weil dann irgendjemand klagen kann dagegen, weil ja die Schließung schon beschlossen war und dadurch, ich glaube, Schönefeld irgendwas zum Nachteil wird. Die Sache ist die, so sehr man an diesem Flughafen vielleicht auch hängt, er ist halt echt nicht mehr zeitgemäß, ne? Und das betrifft nicht nur die Ausstattung des Flughafens selber, also ich meine jetzt nicht die technische Ausstattung, weil die wird auf dem besten Niveau sein, sondern vielmehr durch die Lage der Geräuschschutz, ne? Also der Geräuschpegel ist halt einfach um ein Vielfaches über dem, was er sein darf. Und dafür gibt es eine Sondergenehmigung im Moment noch, die aber mit Hinblick auf die Schließung des Flughafens auch bald auslaufen müsste. Und das hieße dann, und jetzt kommt dieser unvernünftige Teil, wenn man für die Öffnung von Tegel plädiert, das müsste dann für sehr, sehr umfangreiches Geld behoben werden. Und die Behebung würde dann stattfinden, nicht am Flughafen selbst, sondern der Lärmschutz müsste für die betroffenen Wohnhäuser dann quasi angewandt oder eingebaut werden. Und das ist wohl finanziell sehr hoch angesiedelt. Ja, also das ist ein absolut spannendes und kontroverses Thema, weil du hast es ja schon angesprochen, der lang ersehnte neue Großflughafen für Berlin und Brandenburg, der BER, der lässt ja noch auf sich warten, aber wir sind ja zuversichtlich, dass es im Herbst 2020, das ist schon in anderthalb Jahren, René, endlich soweit ist. Wir bleiben da natürlich dran, ne? Aber du sagst. Wann war denn ursprünglich der Termin geplant? Ganz kurz nur, damit man dieses jetzige Ziel mal in Verbindung stellen kann mit dem, was ursprünglich angedacht war. Dass alle jetzt einen Schreck kriegen, sozusagen, oder? die ursprüngliche Eröffnung vom BER, warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken in meinen Unterlagen. Das muss ungefähr um 2012 gewesen sein. Weil Tegel sollte am 2. Juni 2012 geschlossen werden. Und zwar war der Plan, der BER eröffnet und Tegel schließt. Soweit ist es aber noch nicht gekommen. Das ist jetzt fast 7 Jahre her. Und seither streiten halt sich die Gemüter. Die Stadt Berlin hat inzwischen natürlich einen Plan, was danach passieren soll. Und zwar soll Tegel halt wie sagt man hier, so ein kleinen bisschen Wohnungsbau, was ja aktuell immer akut ist, auch ein großer Wissenschaftsstandort werden. Da gibt es halt Pläne für und da gibt es halt Gegner und Befürworter, genau wie du gesagt hast, René. Und das Ende ist nach wie vor offen. Also da wird es bestimmt noch einige interessante Meldungen dazu geben. Gesundheit. Ja, danke. Da fässt man sich dann doch ein bisschen an den Kopf, ne? Und natürlich stellt sich wirklich, wirklich die Frage, wie ist es möglich, ein Projekt 8 Jahre zu überziehen. Also zumal, das, und das finde ich eigentlich das viel Schockierendere, es ist ja so, dass diese Eröffnung des Flughafens, ich weiß nicht, war das eine Woche vorher, wo gesagt wurde, nee, wir machen es doch, es wird doch nichts? Ich kann mich erinnern, ich hatte mir schon fest vorgenommen, weil ich dann irgendwie Urlaub hatte zu der Zeit, unbedingt mit der S-Bahn mal in den neuen Flughafen zu fahren. Und ein paar Tage vorher kam dann die Meldung, der wird nicht eröffnet. Das muss man überlegen. Ein paar Tage vorher zu sagen, nee, das wird nichts. Und in 8 Jahren machen wir auf. Ich habe neulich eine Doku gesehen. Das haben sie ja nicht gesagt. Die haben ja immer wieder den Termin verschoben. Das haben sie natürlich nicht gesagt, aber was dabei rausgekommen ist jetzt letztendlich. Ne? Ja. Ich habe eine Doku gesehen, in der da ging es auch um die Eröffnung des BERs, in der sagte, ich glaube, es war ein Politiker, ja, das ist blöd gelaufen mit dem Flughafen, aber ich kann Ihnen versichern, der macht nächstes Jahr auf, ne? Und diese Doku war irgendwie von, weiß ich nicht, 2014 oder so, ne? Und selbst da ist ja schon wieder Zeit ins Land gezogen. Ja, es ist ja auch so, ich glaube, das brauchen wir gar nicht so in die Länge ziehen, weil das ist auch total bekannt. Die ganzen Dinge, die da geplant waren am BER, ne, das sind Unternehmen, die schon Angestellte eingestellt haben, die schon ihre Läden da eingerichtet haben. Das ist ein ganzes Hotel, was da steht, ne? Was übrigens interessanterweise, ich glaube, es ist Steigenberger, ich bin mir nicht ganz sicher, was für einen Tatort dann genutzt wurde. Und in dem Tatort ging es tatsächlich auch darum, dass es ein Hotel ist, was nicht genutzt wurde. Ich weiß nicht, ob der die Anspielung auf Schönefeld oder BER da mitgeschwungen ist. Aber das ist halt das Zeug, ne? Das steht da einfach rum und das wird ja davon auch nicht besser. Ne? Also so ein riesiges Hotel mit hygienischen Anlagen wie Waschbecken und Klos, da muss ja den ganzen Tag einer durchrennen und wenigstens einmal spülen, damit das Zeug da nicht anfängt zu riechen und zu gammeln. Also, ja. Also das sind echt Dimensionen, das. Ja. Genauso ist es ja auch, also es stehen ja auch extreme Kosten, weil der Bahnhof, die Infrastruktur für die Bahn ist ja auch schon lange fertig und die muss natürlich entlüftet werden und das bedeutet, jeden Tag fährt ein paar Mal in der S-Bahn dort ohne Passagiere rein und raus. Da kurz zur Erklärung mit der Entlüftung, weil man sich vielleicht fragt, warum muss da ein Zug lang fahren, das ist ein unterirdischer Bahnhof, ne? Richtig, und da freue ich mich drauf. Ein unterirdischer Bahnhof, also jeder U-Bahnhof in Berlin funktioniert so, der hat keine technische Lüftungsanlage. Also es gibt ja Leute, die klagen darüber, dass die U-Bahnhöfe nicht klimatisiert sind. Das Ding ist, das steht einfach in keinem Verhältnis, weil man nutzt die natürliche Klimaanlage. Wenn ein Zug in den Bahnhof einfährt, dann zieht er hinter sich durch die Röhre Luft hinterher. Und es sind, man muss mal in Berlin auf den Straßen gucken, wo U-Bahnhöfe sind. Da sind so eine Gitter auf der Straße zu sehen. Und durch diese Gitter wird die Luft quasi dann angesaugt von draußen. Der Zug zieht die frische Luft hinter sich her und schiebt die alte Luft vorne vor sich raus. Ne? Und ja, und das ist der Grund, warum dieser Bahnhof da am Flughafen eben mit Zügen befahren werden muss, damit genau dieser Mechanismus ausgelöst wird. Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, Flughafen Tegel ist halt nur mit dem Bus so richtig erreichbar oder mit PKW und Taxi. Und das ist bei dem BER natürlich richtig super gelöst, dass man mit der Bahn direkt unter das Terminal fährt. So soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Und ich kann nochmal ergänzen, November 2011 war der erste Eröffnungstag. November 2011, überleg mal. Ja. Ja. Ich wollte kurz noch zu der Busgeschichte ergänzen, in Tegel. Barack Obama schuldet mir, glaube ich, noch 7,50 Euro. Ja, ich will das nur auch an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ich habe schon ein paar Mal im Internet breitgetreten, aber ich will es hier auch nochmal gesagt haben. Wegen der Sperrung von Berlin-Mitte, als er zu Besuch war, ist nämlich mein Bus nicht gefahren und ich musste mir ein Taxi nehmen und musste mit dem Taxi zum Flughafen. Ach so. Ja. Aber eben hast du doch gesagt, du hattest noch. Achso, nee, du hast noch nie einen Flug verpasst, hast du gesagt. Ich habe noch nie einen Flug verpasst. Der Taxi-Zellengang habe ich diesen Flug auch nicht verpasst. Ja. Genau. Wobei ich auch sagen muss, also, wenn man jetzt vergleicht, einen Zug, wie viele Leute einen Zug aufnehmen kann und wie viele Leute einen Bus aufnehmen kann, das ist schon ziemlich unwirtschaftlich, ne? Also, wenn man so will. Ja. Aber wobei, da kann man sich nicht beklagen, der Tegeler Bus, also der TXL, der fährt in so einer hohen Regelmäßigkeit. Ja. Es ist, man merkt die Stellen, wo dann die S-Bahn zum Bus stößt, da wird es dann schon ein bisschen eng mit Koffern und Taschen und so, aber nach meinem Gefühl haben die es eigentlich relativ gut im Griff. Ne? Also ich bin jetzt überwiegend unter der Woche gefahren und geflogen und da war das eigentlich jetzt nicht so problematisch. Ja, aber da will ich an der Stelle auch mal sagen, also der fährt regelmäßig, unregelmäßig, so könnte man es formulieren. Und das wird sich auch ab Herbst vermutlich ändern, weil dann reagieren die Berliner Verkehrsbetriebe endlich auf die Situation. Da wird es einige Anpassungen geben. Aber echt, mehr so darf tragisch? Ich jetzt also noch ich habe nie als tragisch, mehr darfst du nicht verraten, okay. Ich habe also, die aber nie als zu tragisch empfunden. Also der nee, fährt es geht, genau. So. Naja, ja, er fällt aber auch oft aus und zuverlässig fährt er wahrscheinlich nur zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof. Er fährt da eigentlich noch weiter zum Alexanderplatz, aber das ist. Also ich bin vom Alex immer gefahren und eigentlich ohne Probleme. Ist übrigens eine richtig tolle Strecke. Also ich finde auch. Das gehörte so zu meinem Ritual dazu. Ne? Also ich bin dann, ich habe mein Büro in Friedrichshain, bin dann von Friedrichshain zum Alexanderplatz und von dort mit dem TXL gefahren und gerade so in den in den dunklen Jahreszeiten ist halt unter den Linden fährt der Bus lang, ist das alles schön beleuchtet, diese ganzen Sehenswürdigkeiten, die man so in Berlin hat, zumindest in der City Ost. Und dann geht es aufs Brandenburger Tor zu, da geht es dann Richtung Hauptbahnhof und das ist so wie nochmal Abschied nehmen, ne? Man sieht nochmal das ganze Berlin so, bevor tschüss, es dann Berlin. Weggeht. Ne? Und genauso war es natürlich dann auf dem Rückweg auch, ne? So zur Begrüßung, dann einmal durch die Innenstadt zu tuckeln, das ist schon eine schöne Sache. Ich habe nur gehört, dass der TXL demnächst nicht mehr ab Alex fahren soll, weil natürlich diese Strecke da auch echt eine Qual ist. Also der Autoverkehr gerade unter den Linden ist jetzt auch nicht der entspannteste. Genau, und darum ging es auch in meinen Erzählungen und das macht auch die Unregelmäßigkeit aus. Jetzt habe ich es verraten, ne? Oder was? Jetzt hast du es verraten und genau, und da wird es Änderungen geben, aber da wird es noch Änderungen geben, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Genau. Nein, kleiner Ausflug, also mich, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, mich kotzt regelmäßig an, Entschuldigung, dass ich das so sage, dass es so viele Demonstrationen im Innenstadtbereich gibt und da werden regelmäßig die Busse eingekürzt von der Strecke und das ist einfach furchtbar für die Touristen. Die wollen zum Brandenburger Tor und können nicht, zum Beispiel. Das muss ich, stimmt, das war eine Zeit lang wirklich mein Angstgegner, diese Montagsdemos. Ne? Ja, die gab es auch mal eine Zeit lang. Es hat immer ganz gut geklappt. Na, jetzt bin ich auch immer sehr pünktlich unterwegs gewesen, um halt das Risiko auch zu minimieren und der Flughafen Tegel hat übrigens noch einen ganz tollen Vorteil. Der hat eine so mordsmäßige Internetanbindung. Ich habe das echt immer genutzt, dann die Zeit, um Videos bei YouTube hochzuladen. Deinen Job gemacht am Flughafen. Hätte sich sogar gelohnt, von komplett aus dem Osten Berlins einmal quer bis zu Tegel zu fahren, die anderthalb Stunden oder zwei Stunden da was hochzuladen, eine Minute, um wieder zurückzufahren, weil ich von zu Hause 4 Stunden gebraucht hätte oder 5 Stunden, um das hochzuladen. Du, man muss halt wirtschaftlich denken, ne? Richtig. Und dann siehst du auch noch was von Berlin, also besser kann es doch gar nicht sein. Ja, aber um das Thema TXL-Bus nochmal abzuschließen, an dieser Stelle, erlaube es mir, René, möchte ich meine Lieblingsbusfahrerin nochmal grüßen. Die weiß jetzt genau, wer gemeint ist. Es sei dir gegönnt. Ja, dankeschön. Ein Fact als Berliner. Warte, dann möchte ich, wenn du eine Busfahrerin grüßen darfst, dann möchte ich noch einen Geheimtipp geben. Für die Leute unter euch, die komplett darauf stehen, sich Flugzeuge anzugucken, wie die landen. Es gibt Planespotting. Planespotting nennt man das Ganze. Wir werden das Thema aber heute nicht durchgehen. Das können wir uns mal aufheben. Trotzdem ist der Flughafen Tegel sehr geeignet dafür. Und zwar, wenn man relativ nah an Flugzeuge direkt am Flughafen kommen möchte, dann muss man einfach Richtung Terminal C, das ist rechter Hand, wenn man vor dem Flughafen steht. Da kommt man ziemlich nah an die Parkpositionen ran. Und wenn man ein Stück weiter geht, kommt man an die sogenannten Taxiways. Dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen. Und da sieht man die relativ nah vorbeifahren. Und wenn nicht, lohnt es sich im Internet mal zu googeln. Es gibt ein paar Spots außerhalb des Flughafens, wo man richtig gut in der Einflugschneise steht. Und dort richtig schön Flugzeuge beobachten kann und fotografieren kann. Da würde ich aber wirklich gesondert nochmal drauf eingehen, weil das ist auch ein dickes Thema. Also man sieht auch, wenn man mit dem Auto so in dem Bereich fährt, sieht man auch immer wieder Leute, die einfach nur da sitzen und die auf die Flugzeuge warten irgendwie und die beobachten. Und was ich halt auch krass finde, also das ist halt Innenstadtflughafen, ne? Also selbst kilometerweit vom Flughafen entfernt, kann man eigentlich die Flugzeuge fast anfassen. Also ich denke da so an den Bereich Pankow-Reinickendorf. Du kennst es ja auch, René, ne? Wir haben ja mal zusammen dort gearbeitet in dem Bereich und das war schon krass, wie tief die dort fliegen über die Häuser. Also ich kann dir sagen, für den Bereich Hellersdorf, das ist am Ostrand Berlins, da sind die Flugzeuge in einer Höhe von ungefähr 1000 Metern. Genau, ja. Ne? Das heißt, wenn du in Flughafen, also die sind da schon sehr gut zu erkennen, also da kann man locker sehen, was für ein Muster, also ein Modell das ist. Ne? Wenn man jetzt direkt am Flughafen steht, ja, da ist es dann entsprechend näher, auch wenn das bis zur Landebahn noch ein Stückchen ist. Also das lohnt sich wirklich mal, um diese Größe, wenn man jetzt nicht so oft mit Flugzeugen zu tun hat, um diese Größe mal so zu erleben, lohnt sich das wirklich, sich mal an so eine Stelle zu stellen und ja, das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Genau, und um euch da eine Vorstellung zu geben, schaut euch einfach mal im Internet die Flugrouten an. Also es gibt ja vorgeschriebene Wege, wo die Flugzeuge starten und landen müssen, wo sie rüberfliegen müssen mit Höhenangaben. Und da kriegt man auch eine Vorstellung, wie tief das eigentlich ist mitten in der Stadt. Also ja. Ja, dann sind wir jetzt schon bei der Fliegerei so ein bisschen, dann würde ich auf jeden dann, Fall gleich so ein bisschen anknüpfen. Diese Flugwege, die du da nennst, ne? Wenn man, also der Flughafen, der liegt ja in Berlin, im Nordwesten, ne? Ja. Ungefähr, Tegel. Und wenn man sieht, eine Maschine, die aus dem Süden kommt, die fliegt komischerweise erst nach Osten und fliegt dann von Osten in den Flughafen rein. Also sie macht einen großen Bogen. Der große Bogen ist natürlich nicht, weil die Anlauf benötigt, ne? Sondern das hat tatsächlich schon mit Lärmschutz zu tun. Ne? Also dieser Umweg ist einfach lärmpegeltechnisch so eingeplant. Zum einen das und zum anderen, kann ich mich erinnern, gibt es ja innerhalb des S-Bahn-Rings in der Innenstadt, gibt es ja eigentlich auch ein Flugverbot, dachte ich. Ja, das wird sicherlich mit der Lärmgeschichte zusammenhängen und natürlich auch mit Sicherheitsaspekten, ne? Ja, genau. Und ja. Ich finde es halt total interessant, weil ja immer wieder aktuell, wir haben 2019 das Thema Umweltschutz, Lärmbelästigung und so weiter, Feinstaub, was es da alles für Diskussionen gibt. Erstaunlicherweise gibt es den Flughafen noch mitten in der Stadt, also... Das ist irgendwie für mich so ein kleiner Widerspruch an sich. Ne? Aber die Leute wollen fliegen und die wollen das Bequeme fliegen, die wollen es nicht weit zum Flughafen haben. Also ich kann genauso gut die Leute verstehen, die sagen, hey, wir wollen den Flughafen haben, aber der Plan ist eigentlich ursprünglich ein anderer gewesen. Ja. Kurz noch zu der flugtechnischen Geschichte. Der Flughafen Tegel, der hat ja zwei Landebahnen, Start- und Landebahnen. Ne? Und die sind von Osten nach Westen ausgerichtet. Ne? Also, ich habe ja gerade gesagt, das Flugzeug fliegt von Osten dann nach Westen rein. Das Flugzeug könnte auch von Westen nach Osten reinfliegen. Das tut es aber nur, wenn die Windverhältnisse so sind, dass es auf die Art und Weise Gegenwind hat. Ne? Also kann man sich schon mal so ein bisschen merken. Wenn ihr wissen wollt, ob der Kapitän alles richtig macht, dann sollte er gegen den Wind starten und gegen den Wind landen. Ja. Ansonsten lohnt sich mal, da vorne an die Tür zu klopfen. Ja, und was bei den Start- und Landebahnen sehr interessant ist, die haben so eine Bezeichnung, ich kann das für Tegel mal sagen, das sieht man ja auch, wenn man übers Rollfeld fährt, die heißen 08L, das ist die linke, und 08R. Und von der anderen Seite heißen die komischerweise 26R und 26L. Also, ne, wenn man von Westen kommt, hat die Start- und Landebahn die Nummerierung 26. Mhm. Entschuldige, das ist genau andersrum. Da hat sie die Nummerierung 08 und von der anderen Seite die 26. Und zwar ist das die Zahl, man muss sich das als Kompass vorstellen. Ja? Und, der Winkel oder der was? Der hat 360 Grad, genau. Und jetzt, wenn die von links nach rechts reingeht, also nicht im, ne, das ist nicht ganz um 90 Grad, das kommt leicht, die Bahn kommt leicht von, was ist das, Nordosten nach Südwesten, ne, dann ist das die für den Piloten, der weiß daher dann, welche Flugrichtung er nehmen muss. Ne? Und zwar müssten es sein 360 Grad minus 260. Das ist ein Winkel von, ist das richtig so rum? 360 minus 260. Sind 110. Hä? Nee, sind 10. 360 minus 260. Mensch, René, ist das peinlich. Das sind 100. 100. 100. Genau. Ja. Der fliegt Richtung 100. Stimmt es? 90 Grad sind die Ecke, 100 sind doch weiter so und der Flughafen liegt doch aber gar nicht so. Oder fliegt der Richtung 260? Ja, richtig, entschuldige. Der fliegt natürlich Richtung Grad 260. Wenn du dir jetzt eine Uhr vorstellst und der kommt aus Osten, dann liegen 260 Grad. Mhm. Wo liegen die? Die liegen dann kurz unter der, auf der Uhr gesehen, auf ach so, der ja, klar, genau, 10 auf der 9, okay, ne? Ja, warte mal, auf der 9. Ach so. Achso, aus der Richtung gesehen, ja, genau. Genau, könnte also, das ist zum Beispiel einer der Sicherheitsaspekte, die die Fliegerei mit sich bringt. Also wir wären jetzt wahrscheinlich voll abgestürzt, aber so ein Pilot weiß dann auch durch den Kompass, der kriegt gesagt, auf welcher Startbahn oder Landebahn er landen soll. Und mit der Nummerierung der Landebahn weiß er dann sofort, wenn er auf den Kompass guckt, ob er aus der richtigen Richtung auf die Bahn fliegt. Sehr interessant, war mir so noch nicht bekannt. Ja, wahrscheinlich sind der, also bist du schon mal geflogen? Ja, selbstverständlich. Und das nicht nur auf die Nase. Nein, ich bin als Kind sind wir natürlich sehr häufig geflogen. Dann ja offenbar von Schönefeld. Richtig, weil ich bin ja in der DDR groß geworden und hauptsächlich bin ich, wenn ich geflogen bin, immer von Schönefeld geflogen. Ja. Ich wohne halt in der DDR schon geflogen? Zwischen den, ja, auf jeden Fall. Wie vom Flughafen Berlin nach Flughafen Leipzig oder so? Nein, du weißt, zu DDR-Zeiten war Richtung Osten alles offen. Echt? Na, wir waren viel das Ungarn, Bulgarien. Das hat man uns nicht erzählt. Also ich bin ja auch Berliner, aber das haben sie dann offenbar nicht in allen Stadtbezirken bekannt gegeben. Okay, ja. Also ich habe das erste Mal im Flugzeug gesessen nach der Wende. Aha, nein, ich kenne das noch aus DDR-Zeiten, haben wir auch viel, sind wir IL-62 und TU-154A, so eine Flugzeuge sind wir alle sozusagen immer, oder haben wir gehabt, sind wir immer mitgeflogen, ja. Heute gibt es ja andere Flugzeuge, modernere ja, natürlich. Wie stehst du zum Thema Sicherheit bei Flugzeugen? Also, Sicherheit bei Flugzeugen. Wie ist da deine Meinung zu? Also der Volksmund sagt ja, das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ist es auch. Du musst ja zum einen musst du ja berechnen oder beachten, wie viele Flüge es tagtäglich gibt, weltweit, und wie viel passiert. Ne? Natürlich ist es tragischer, wenn ein Flugzeug sozusagen verunfallt oder verunglückt, als wenn jetzt ein PKW verunglückt, weil natürlich eine ganz andere Menge an Menschen betroffen ist. Genau. Aber ansonsten zum Thema Sicherheit, also Europa hat einen extrem hohen Sicherheitsstandard und deshalb passiert gefühlt auch sehr wenig. Genau, und da möchte ich mal vielleicht ein paar Sicherheitsaspekte auflisten, weil das ist nämlich das, was mich bei meinen Flügen so eine Begeisterung halt in mir geweckt hat. Ne? Also erstmal das Interesse, wenn man da so oft drin sitzt, ne? Wie sind die Abläufe, was haben die für Prozesse, ne? Und auf dem Weg dahin, also mit der Beschäftigung dieses Themas, sind so ein paar Punkte eben hochgekommen, die halt wirklich viel Sinn ergeben und halt auch ein Beleg dafür sind, dass die Fliegerei echt eine sichere Kiste ist. Ne? Also es geht los bei, jedes Flugzeug hat dieses Thema, dieses braucht, um zu fliegen, doppelt. Ne? Also wir reden jetzt nicht von zwei Flügeln, weil mit einem würde es jetzt keinen Sinn machen, sondern eher von sowas wie elektrische Kreisläufe, ne, Rechner, das ist alles doppelt da. Ne? Das garantiert halt eine hohe Ausfallsicherheit. Wenn da irgendwas mal kaputt geht, dann ist immer noch eine Backup-Lösung da. Ne? Die andere Sache sind diese Checklisten, über die wir ja am Anfang schon gesprochen haben. Es ist tatsächlich so, ne, dass zum Beispiel vorm Flug, also es gibt verschiedene Checklisten für verschiedene Phasen des Flugs, ne? Und eine davon ist tatsächlich die Pre-Flight-Checkliste, die ich euch jetzt hier nicht von vorne bis hinten aufzählen werde, ganz im Gegenteil. Ich werde euch eher das Prinzip kurz nennen. Es geht im Prinzip darum, dass die zwei Leute, die da im Cockpit sitzen, prüfen, ob alles so ist, wie es sein soll. Ne? Blöd gesagt, könnte da so ein Punkt draufstehen wie Fenster geschlossen. Das sagt der eine Pilot und der andere überprüft es und sagt dann, ja, Fenster geschlossen. Ne? Und so wird einfach verhindert, dass man auch in dem Stress, den man da vorne ja trotzdem noch hat, dass da irgendwelche Dinge passieren, die nachher ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ne? Weil es ist ja nicht so wie beim Autofahren, dass du dich da reinsetzt, einen Schlüssel umdrehst und dann geht's los. Ne? Da ja, wobei, halt wobei ich genau den Vergleich gerade ziehen wollte. Ne? Also klar, Flugzeugpilot hat eine Riesenverantwortung, aber eigentlich eben, bist du, Leute drin. Du bist auch verpflichtet, als Autofahrer vor Fahrtantritt nochmal dein Fahrzeug zu kontrollieren. Nur es macht richtig, keiner. Aber da wird dieses Thema, genau, da wird dieses Thema ja gar nicht so ernst genommen, genau. Weil, wie du schon sagst, einfach das Ausmaß nicht so groß ist, wie wenn es da so ein Flugzeug abstürzt. Ne? Sei es jetzt eine Frachtmaschine oder eben eine Passagiermaschine. Ja. Ja. Ein anderes interessantes Thema in so einem Cockpit ist, dass jeder Knopf anders aussieht. Ne? Also wenn man mal in so ein Flugzeugcockpit reinguckt, da denkt man, oh Gott, ey, wer soll denn den Laden da beherrschen? Ne? Das sieht komplett wirr aus. Das hat wirklich damit zu tun, dass da zum Teil Kippschalter, Drehschalter, weiße mit weißem Kopf, mit rotem Kopf, nach links kippend, nach oben kippend. Ne? Also die Knöpfe sind ganz bewusst unterschiedlich gestaltet. Einfach um in Stresssituationen das Risiko einer Verwechslung zu minimieren. Ne? Dass ich bin darauf getrimmt, dass, keine Ahnung, der Feuerlöscher ein roter Kippschalter ist gehe nicht versehentlich an einen anderen Schalter ran. Genau. Also, oder was auch ein interessantes Thema ist, also ich hatte ja gerade schon Redundanz, also das doppelte Vorkommen von Dingen erwähnt, auch Redundanz in der Kommunikation. Ne? Also wenn mit dem Radarlotsen oder Towerlotsen gesprochen wird, dann muss die gegnerische Partei immer komplett wiederholen, was der andere gesagt hat. Ne? Also wenn der Radarlotse sagt, Flug ABCDEFG, gehe bitte auf Koordinate XYZ, dann wiederholt der Pilot das. Er nennt auch immer vorneweg seinen Flugkürzel, was er hat, und sagt dann eben Flug ABCDE, Wechsel auf Koordinate XYZ. Ne? Einfach auch da, um sicherzustellen, dass alles richtig verstanden wurde. Ne? Ja. Hast du denn schon mal Probleme im Flugzeug gehabt? Also ja, also ich persönlich hatte biologische Probleme schon mal im Flugzeug. Okay, die meinte ich jetzt nicht. Diese Ohrengeschichte hatte ich eine Zeit lang gehabt. Ich weiß, dass du das nicht meinst. Das kennt ihr bestimmt auch, Druck auf den Ohren, wenn man fliegt, ne? Und das wirklich in einem massiven Maß, dass ich auch tatsächlich einmal nicht fliegen konnte. Das hat sich dann aber irgendwie nach den ersten Monaten komplett gelegt. Und du meinst eher, ob ich schon mal in eine Notsituation im Flugzeug geraten bin? Richtig. Ja, und da ist, also ich glaube, das war eine Situation, da hat der Pilot auch ganz schön gezittert. Also ich bin geflogen mit einem relativ kleinen Flugzeug. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Embraer RJ145 war. Das sage ich jetzt nur, damit ihr euch das Flugzeug mal angucken könnt. Das ist ein 50-Sitzer. Ganz witzig, der hat auf einer Seite einen Sitz, dann kommt der Gang und auf der anderen Seite zwei Sitze. Also es ist ein sehr kleines Flugzeug. Die Düsen hat es komischerweise hinten am Heck, nicht wie man es gewohnt ist an den Flügeln. Ja, und dieses brasilianische Flugzeug, das ist ein brasilianischer Hersteller mit einem deutschen Gründer, dann aber... Da auch, wenn jetzt nicht, das könnt ihr euch bei Wikipedia angucken. Dieses Flugzeug war bei einem Flug in so eine Unwetterfront gekommen und es hat massiv geschüttelt und gewackelt. Und die neben mir saß, die hat ganz nervös die Safety Card aus dem Sitz geholt, Schnappatmung gehabt. Ne? Und also ich glaube, du hast Blitze gesehen neben dem Flugzeug von einer Wolke zur anderen Wolke runter. Und es war wirklich gefühlt rabenschwarz um uns rum und so in der Ferne hat man ein kleines helles Loch gesehen, wo dann eben das Unwetter vorbei war und das war schon eine ganz schöne Schaukeltour, also da dachte ich auch nicht Hilfe, Hilfe, wir müssen sterben, sondern so hoffentlich geht das heil aus, das Thema. Ja. Wobei ich sagen muss, also Gewitter, soweit ich weiß, ja, stört eigentlich ein Flugzeug weniger da oben. Aber natürlich entstehen schnell Turbulenzen. Also Turbulenzen, ja. Richtig. Ein Blitz kann dem nichts antun, das ist genau. Wohl wahr. Weil da haben wir in Physik gelernt, es gibt einen faradischen Käfig und in dem ist man ja safe. Den faradäischen Käfig, meinst du? Faradäischen, oh scheiße, jetzt bin ich versaut. Zur Entschädigung erzähle ich euch einen Witz, und zwar, ich kenne einen Physiker-Witz, ja, aber den verrate ich nicht. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Mann, das sind ja, also, ja, wir haben halt intellektuelles Publikum, würde ich sagen. Intellektuelle Zuhörer, ne? Nein, mir fiel gerade noch, apropos faradischer Käfig, Zisterzienserkloster ein. Zisterzienserin, ne? Ich habe geübt. Genau. Aber genau, ich wollte ja auch nochmal kurz berichten. Also ich habe schon mal eine Situation erlebt vor ein paar Jahren. Da bin ich beruflich sozusagen geflogen. In Basel, auf dem Flughafen sollte es nach Berlin-Schönefeld gehen. Basel ja ein besonderer Flughafen, 3-Länder-Flughafen, ne? Deutschland, Frankreich und Schweiz. Je nachdem, auf welcher Seite du aussteigst, bist du in einem anderen Land. Also auch sehr spektakulär und einmalig, glaube ich. Aber die Situation war die, im Flugzeug saßen wir schon, wir sind schon auf die Startbahn gefahren. Ja, und dann ging es los und passierte ewig nichts. Man hat nur ein paar Geräusche gehört, bis man irgendwann die Ansage oder bis die Ansage kam, leider ist was kaputt im Flugzeug und ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Ne? Also das war auch so eine Situation, wo man wahrscheinlich auch dieser Check, von dem du berichtet hast, da irgendwas nicht erfüllt war und deswegen haben sie alles abgebrochen. Und das war halt auch so eine Situation, wo man natürlich gesagt hat, okay, Gott sei Dank, lieber so, als wenn vielleicht in der Luft irgendwas passiert. Aber es war halt anderer Stress, ne? Es war Freitagnachmittag, ja. Man wollte nach Hause. Ja, richtig. Und naja. Aber das ist es halt dann auch wert, ne? Ja, definitiv. Wir mussten halt noch eine Nacht im Hotel bleiben. Nächsten Morgen ging's los und natürlich bist du dann auch froh, wenn du zu Hause bist dann endlich, ne? Ja, aber sonst hast du ja auch nichts zu erzählen, ne? Und dann, richtig. Da muss man dazu sagen, die sind natürlich extrem empfindlich, ne, bei sicherheitsrelevanten Themen. Und das macht, glaube ich, auch den Flugverkehr einfach mal so sicher. Ich hatte auch schon die Situation, das war mit einer Dash 8, eine Bombardier, genau, ein Propellerflugzeug, das ist eine 70-Sitzer-Maschine, da könnt ihr auch mal im Internet nachgucken, Q400. Wir verlinken das 8, alles in den Shownotes, ja. Ja, da gibt es sicherlich auch Bilder auf Instagram dann zu, begleitend zu dem Podcast, damit ihr ein Bild euch davon machen könnt. Das ist so ein Standard-Propellerflugzeug, was für Kurzstrecken eingesetzt wird. Und da war es so, dass direkt nach der Landung dann auch sofort irgendwie, da stand schon parat, so ein Transporter vom Flughafen ankam und dann gleich eine Leiter ausfuhren und dann gleich am Flügel irgendwas machten. Da muss halt auch irgendwas gewesen sein, was da direkte Hilfe bedarfen hat. Nee, wisst ihr, was ich meine. Genau, ja, aber jetzt haben wir euch ein bisschen Schiss gemacht vielleicht vom Fliegen, deswegen noch ein paar weitere Sicherheitsticks, die so bei der Fliegerei sind, ne? Also, was ihr ja schon sagte, Verwechslungen sollen vermieden werden, deswegen werden tatsächlich auch Abkürzungen buchstabiert. Wir hatten das im, glaube ich, letzten oder vorletzten Podcast ja schon, das NATO-Alphabet, ne? Und die Zahlen in aller Regel werden Englisch ausgesprochen und das Interessante ist, die 9 ist nicht etwa 9, sondern tatsächlich 9er, damit das mit dem deutschen Nein nicht verwechselt wird, ne? Also man sagt dann nicht, den 9. ist nicht 1-9, sondern 1-9er. Ne? Ah, okay. Genau, also klare Kommunikation ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt im Cockpit, ne? Also es ist tatsächlich so, vor dem Start besprechen Co-Pilot und Pilot nochmal miteinander, wie sie im Fall eines Startabbruchs reagieren oder wenn jetzt der Start gelungen ist und sie dann doch vielleicht direkt nach dem Start notlanden müssen, was sie da machen. Sowas besprechen die tatsächlich im Vorfeld schon, einfach um auf die Situation vorbereitet zu sein, ne? Und wenn der Co-Pilot an den Piloten oder umgekehrt ist, wird auch bestimmt, wer von beiden fliegt. Es können ja beide fliegen. Ne? Mhm. Und das wird auch vornherein bestimmt, wer fliegt. Und wenn der eine dem anderen die Kontrolle übergibt, damit er aufs Klo kann, ne, dann sagt der fliegende Pilot zum anderen, you have control. Und dann sagt der andere, I have control. Ne? Und erst nach dieser Bestätigung ist halt klar, okay, jetzt damit hier nichts passiert, ich habe gedacht, du hast das Ruder in der Hand, ne? So genau. Eine Situation, ja, wobei kann man nicht im wobei man nicht sagen muss, es hat sich ja auch geändert, also gerade Sicherheit, es ist ja viel passiert nach dem 11. September oder auch nach dem Lufthansa-Absturz, Thema Co-Pilot. Ne? Also ist es ja zum Beispiel auch so, dass im Cockpit immer zwei Leute sein müssen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob das nur also in im Europa Cockpit so sind ist. Immer zwei. Also ich weiß nicht, ob bei Langstrecke, ob das auch legitim ist, dass mal der Pilot, der eine auf kurz, da muss er aufs Klo können. Oder dass er sich mal schlafen legt. Ne? Ja. Also das meine ich halt, ne? Vorher war es so, da kann auch einer, konnte glaube ich auch einer alleine, das ist ja da auch passiert, ne? Sonst wäre der Absturz nicht gewesen. Ja, also da hat sich halt auch schon viel getan. Da muss man auch dazu sagen, die Maßnahmen, die Sicherheitsmaßnahmen, die man heutzutage antrifft, sind immer Ergebnis eines Vorfalls, der passiert ist. Ne? Ja, leider ist es so, dass man dort natürlich nur reagieren kann, weil viele Dinge sind passiert, die man sich nicht hätte vorstellen können. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ja. Ja. Aber eine, halt so, eine Wissensfrage habe ich noch für dich. Ja. Oder wolltest du gerade noch was sagen zu dem Thema? Na, ich sag noch ein bisschen was, dann kannst du deine Frage, vielleicht klärt die sich ja auch gleich automatisch. Okay. Dann kannst du die gleich stellen. Was ich noch erwähnenswert finde, ist, oder wichtig zu wissen, wenn das geht jetzt Richtung, was du gerade sagst mit dem anderen Pilot, man muss sich halt nicht nur auf die technischen Systeme voll verlassen können, sondern eben auch auf den anderen Piloten. Ne? Und nur dann ist eben auch die komplette Sicherheit gegeben. Ne? Und so die technischen Sicherheitssysteme, hat er ja schon gesagt, da gibt es einige an Bord. Es gibt aber auch viele außerhalb des Flugzeugs. Was ich ganz interessant fand, ich habe es mit eigenen Augen schon in einer Simulation gesehen und erlebt, sind diese Landelichter am Flughafen, die leuchten, jetzt weiß ich nicht mehr, warum die Farben waren, die leuchten aus dem Cockpit gesehen rot oder erscheinen rot, wenn man zu tief ist und weiß, wenn man genau die richtige Höhe hat und auch wieder rot, wenn man zu hoch ist. Ne? Das heißt, die sind irgendwie so gebaut, diese Lichter da, die auf der Landebahn lang gehen, dass die eben, dass du die nur aus einem bestimmten Winkel in der richtigen Farbe siehst und dadurch halt visuell ohne Technik quasi siehst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ne? Ja. Genauso ist es im Cockpit, da ist ja alles Hightech, außer es gibt noch diesen einen Kompass, man kennt ihn glaube ich in Filmen, wo Flugzeuge vorkommen, sieht man den immer, wo dieses Flugzeug abgebildet ist und dann ist der Boden braun und die Luft ist blau und den gibt es halt elektronisch, als elektronisches Instrument, aber den gibt es tatsächlich noch, falls die Systeme ausfallen, immer in Original, wahrscheinlich 100 Jahre alt, in mechanisch. Ne? Also ja, das wird es immer geben, genau. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Ganz genau. Ja, ja. Und eine andere Sache, die ich noch sehr interessant fand, die kriegt man vielleicht nicht unbedingt so mit, wenn man auf dem Passagiersitz sitzt, aber da kann man ja mal aus dem Fenster gucken beim nächsten Mal. So ein Flugzeug steht ja in der Regel in der Parkposition und was passiert, wenn es zur Startbahn will? Es muss erstmal rückwärts raus. Jetzt hat so ein Flugzeug aber keinen Rückwärtsgang. Macht ja auch keinen Sinn. Der Rückspiegel wäre ja ein bisschen, da wäre man jetzt, wäre ihm nicht so geholfen. Von daher muss so ein Flugzeug rausgeschoben werden. Dieser Prozess nennt sich Pushback und hat man bestimmt auf dem Flughafen schon mal gesehen, da gibt es so einen flachen Wagen, so einen flachen Vehikel, die das Vorderrad des Flugzeugs aufnehmen und das Flugzeug dann quasi Pushback aus der Parklücke rausschieben. Der Pilot lenkt dann, dass es dann zur Bahn gerade steht. Ne? Und jetzt darf sich dieses Flugzeug erst von selbst bewegen, also der Pilot darf erst losfahren, wenn ihm der Pushback-Fahrer den Bolzen zeigt, mit der die Maschine normalerweise an diesem Fahrzeug befestigt ist. Ne? Auch ein guter Prozess im Prinzip, der verhindert, dass der Pushback-Fahrer ein Zeichen gibt und in Wirklichkeit ist die Maschine noch dran oder dass es zu Missverständnis kommt. Ne? Ja, das wäre schlecht. Der Pilot den Bolzen, weiß er ganz genau, der kann den Bolzen nur zeigen, wenn die Maschine nicht mehr dran ist. Man sieht ja von da oben nichts. Mhm. Ne? Aus dem Cockpit. Und dann fährt das Flugzeug quasi eigenständig los. Und eine andere Sache, die den Passagieren jetzt selber betrifft, ist, vielleicht habt ihr es gemerkt oder ist euch das aufgefallen, dass man beim Start und bei der Landung immer die Sonnenblende hochmachen soll. Jetzt sagt das man wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Ah, siehst du, ja. Dann werden wir die gleich beantworten. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Nein, das ist ja ganz easy. Nein, doch, ich weiß es. Ja. Also, weißt du es? Ja, also genau, wenn man am Tage landet... Ich hab's dir erzählt, Stefan. Nein, wir haben das mal in dem Flug, haben wir dann auch den Steward gefragt und er hat uns das erklärt, weil wir es nicht wussten. Dann erzähl mal, ich bin gespannt. Genau, und zwar, also es ist so, wenn ein Flugzeug am Tage landet, werden alle Jalousien oder Rollos hochgezogen und Kabinenlicht wird angemacht. Und wenn ein Flugzeug abends sozusagen landet, wird das Kabinenlicht gedimmt und alle Rollos werden sozusagen runtergeklappt. Und der Hintergrund ist, Thema Sicherheit, falls was passiert, hat sich das Auge schon an die Umgebungsbeleuchtung gewöhnt. Das ist der Hintergrund. Okay, genau, dann kann ich das noch erweitern. Also es gibt nämlich mir ist noch ein anderer Grund. Das fand ich sehr, sehr interessant, ne? Genau, und zwar ein anderer Aspekt ist noch, wenn die Rollos, anders, der Pilot und der Co-Pilot, die sehen vorne überhaupt nichts. Das heißt, wenn jetzt beim Start oder bei der Landung irgendwas ist, dann sehen sie haben die Turbinen nicht im Auge, sie sehen die Tragflächen nicht, ne? Und dann sind die Stewardessen nämlich ihre Augen und die Stewardessen laufen in so einem Fall durch das Flugzeug und können direkt durchs Fenster gucken und sehen, ist irgendwie ein Schaden an der Turbine zu erkennen, ist ein Schaden am Flügel zu erkennen, ne? Während die Jalousien unten, haben sie Möglichkeiten gar nicht. Und es ist auch deswegen, dass ein aufmerksamer Passagier halt auch durch ein offenes Fenster eher sieht, wenn da irgendwas qualmt und das melden kann, ne? Als wenn das Fenster geschlossen ist. Ja. Genau, also klar, die Rollos müssen immer offen bleiben. Das habe ich, glaube ich, gerade nicht richtig gesagt. Also man kann nicht so während des Fluges runtermachen, sonst wären sie ja nicht da. Das ja, genau. Ne? Ja. Ja, wer ist denn so blöd? Wer ist denn so blöd und fliegt und macht das Rollo runter? Also, wenn die Sonne blendet. Das nimmt man doch mal in Kauf. Also ich finde diesen Ausblick aus dem Flugzeug, macht man gleich ein Foto natürlich. Ich finde das auch so den Hammer. Wollte ich gerade sagen. Ich habe nicht einmal im Flieger irgendwie geschlafen, weil dieser Anblick, also es gibt auch Situationen, da sieht man gar nichts, also durch so eine Wolke eine Stunde zu fliegen, das habe ich auch schon hinter mir, da ist da nichts zu sehen, aber dieser Anblick über diesen Wolken zu fliegen, ich finde das so Hammer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse das echt total, aber... Ja, stimme ich dir absolut zu, ne? Und aber wie gesagt, also uns wurde damals so erklärt, das ist halt wirklich für den Notfall, stell mal vor, da geht was schief, alle müssen schnell über die Notrutschen raus, dann hat dein Auge halt Probleme, wenn die Lichtverhältnisse unterschiedlich wären, sich erstmal zu orientieren und das ist halt so der wichtigste Hintergrund, deswegen macht man das so. Ja, ja vielleicht noch zum Thema Sicherheit, also es ist ja nicht nur so, dass zwei Piloten im Flugzeug sitzen, ne, die das Flugzeug, wie gesagt, beide komplett beherrschen. Die sind manchmal von unterschiedlichem Rang, ne, aber die beherrschen beide das Flugzeug, könnten das auch alleine fliegen. Es ist tatsächlich auch so, dass für ein Flugzeug gleichzeitig zwei Lotsen verantwortlich sind. Ne? Also die Fliegerei funktioniert ja so, dass ein Flugzeug, das fliegt ja nicht vom Start zum Zielort, ne, direkt, nicht direkt, sondern das fliegt von Wegpunkt zu Wegpunkt. Ne? Also es bekommt von einem Lotsen, am Flughafen ist es der Tower-Lotse, dann übernimmt aber ein Radar-Lotse, also Deutschland, der ist erstmal nur für Deutschland gesehen, das ist in anderen Ländern auch so, ist quasi in Sektoren unterteilt und diese Sektoren im Luftraum werden von bestimmten Radarstationen betreut und in diesen Sektoren gibt es Wegpunkte, ne? Und der Radarlotse hat halt die Aufgabe, einen so einen Sektor zu betreuen und zu beobachten und der hat dann ganz viele Flüge, die da durchgehen und der muss dann eben gucken, dass er die Flugzeuge, die durch seinen Sektor fliegen, so koordiniert, dass da nichts Schlimmes passiert, ja. Und das ist nicht nur ein Lotse, der diese Aufgabe hat, sondern zwei Lotsen, ne? Auch wieder dieses Sicherheitsprinzip oder dieses Backup-Prinzip, der zweite Lotse, koordiniert in erster Linie den ersten Lotsen und im Notfall kann der dann eben auch komplett die Aufgabe übernehmen. Genau. Und nur damit man sich das mit den Sektoren mal vorstellen kann, wie groß die sind, wenn man von München nach Hamburg fliegt, habe ich gelesen, durchfliegt man 9 Sektoren. Ne? Wahnsinn. Das heißt, man hat da, auf diesem Weg hat man mit 18 verschiedenen Lotsen zu tun. Also man spricht nur zu 9 verschiedenen Lotsen, ne, aber da sind 18 verschiedene Lotsen involviert und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal, wie sicher die Fliegerei eigentlich ist. Ne? Also da wird wirklich alles getan, der Himmel ist voll, wie du schon sagtest, mit Flugzeugen, ne? Und da muss halt wirklich auch auf Lotsenseite alles auf Nummer sicher gehen, Das ist eine Sache, die ich ganz interessant finde. So ein Lotse hat pro Flugzeug so einen Kontrollstreifen. Ne? Da steht Flugnummer drauf, da steht drauf, wo er hinfliegt und so weiter und so fort. Und dieser Kontrollstreifen, der hat eine Farbe, gelb, rot, grün oder blau. Genau. Und die Farbe, weißt du? Nee, ich kann dir nicht sagen, was sie bedeuten. Ja, die Farbe bedeutet, aus welcher Himmelsrichtung er kommt. Ne? Auch da ist es so, dass das ist ein unterstützendes System auf einfachstem Niveau, ne? Was einfach Verwechslungen versucht zu vermeiden. Und das ist was, was ich halt so interessant finde an der Fliegerei. Diese Mechanismen und Prozesse, die da entwickelt wurden, ne? Die halt viele Sachen vereinfachen, ne? Und dafür sorgen, dass sich der entsprechende Mitarbeiter, sei es der Pilot oder der Lotse, auf ein ganz anderes Problem konzentrieren kann oder auf eine ganz andere Sache konzentrieren kann und eben auch Fehler minimiert. Ne? Und das auf kann man sich mal abgucken für ein eigenes Unternehmen. Ne? Auf jeden Fall. Also man staunt, wie sozusagen so ein professionelles System, die Luftfahrt, mit einfachen, simplen Möglichkeiten sozusagen funktioniert. Ne? Zeigt aber auch, wie alt das ist, ne? Ja, es hat ja auch eine lange Historie, auf jeden Fall. Also gibt es ja schon ein Weilchen, die zivile Luftfahrt oder die Luftfahrt allgemein. Ne? Und es wird natürlich immer moderner, aber ich glaube, die Kommunikationswege und die, was du gerade so erklärt hast, wie Markierungen oder alles funktionieren, das wird sich kaum ändern in Zukunft. Ja, und ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, dass diese Begeisterung für diese Prozesse, ne, ich habe natürlich auch geguckt, dass ich da möglichst viel Informationsmaterial mir beschaffe und da tiefer in die Materie komme, vielleicht am Rande mal angemerkt, aber wahrscheinlich auch für einen ganz anderen Podcast, im Internet Simulationsflüge, was da möglich ist oder was da gemacht wird, vielleicht können wir uns das, ich werde mir das mal beiseite packen, weil das ist wirklich auch sehr interessant, wenn man da so ein bisschen mit dieser ganzen Thematik oder viel von dieser Thematik mitkriegt. Ja, also dass diese Erfahrung oder dieses Wissen, was ich da so eingesammelt habe, habe ich natürlich auch schon selbst dann beruflich angewendet, ne, und tatsächlich zwei Softwareprojekte entwickelt, die diese Technologien nutzen oder die zumindest Anregungen daraus verwenden. Und ich finde, da steckt noch viel, viel mehr drin. Ne? Also da kann man wirklich eine ganze Menge für ein anderes Business, ne? Also das muss nichts mit Luftfahrt zu tun haben. Das geht schon bei User Interfaces in der Softwareentwicklung zum Beispiel los, ne? Also mit den Knöpfen, was ich vorhin sagte, etwas intuitiv zu gestalten, ohne dass man durcheinander kommt, einfach nur durch unterschiedliche Knöpfe. Sowas lässt sich ja alles ableiten, ne? Auf völlig andere Sachen. Das könnte man ins Auto so bauen, das kann man in eine Software so bauen. Und das ist alles sehr, sehr interessant. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich diese Begeisterung seit Folge 1 in unserem Podcast an diesem Cliffhanger habe, weil ich wusste, dass wir auf dieses Thema mal kommen. Ja. Ja. Aber dann müssen wir uns jetzt natürlich einen neuen Cliffhanger ausdenken, ne? Ja, da kannst du dir in Ruhe Gedanken machen. Da kann ich noch vielleicht ein, zwei Punkte sagen. Also zur Sicherheitsproblem-Thematik vielleicht nicht mehr so viel. Ihr solltet euch also auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr sicher fühlen in so einem Flugzeug. Vielleicht mal noch um drei Zahlen. Der Himmel ist ja voll mit Flugzeugen, haben wir gesagt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie groß ist denn die Gefahr, dass da ein Flugzeug in ein anderes reinfliegt, ne? Also selbst so ein Sektor hat ja sehr viele Flugzeuge. So ein Sektor ist unterteilt in sogenannte Flight Level. Das heißt, ne, die Höhen sind aufgeteilt. Und wenn da zwei Flugzeuge übereinander wegfliegen, dann haben die in der Regel einen Abstand von 300 Metern. Das klingt jetzt total wenig. Ist natürlich auch so, dass das wahrscheinlich nicht sein wird, dass zwei Flugzeuge gleichzeitig da an einem Punkt 300 Meter übereinander fliegen, aber sie hätten 300 Meter und nach vorne und hinten sind es 9 Kilometer Abstand zum Vordermann. Ne? Ja. Der Abstand ist ein bisschen größer genommen, weil so ein großes Flugzeug an den Flügelspitzen sogenannte Wirbelschleppen erzeugt und das kann fürs nachfolgende Flugzeug tatsächlich eine Behinderung darstellen. Und da gab es auch schon Situationen, dass kleinere Flugzeuge in so einer Wirbelschleppe ja in sehr brenzliche Situationen gekommen sind. Aber in der Regel sollte das nicht passieren, ne? Also natürlich, das wird ja alles sichergestellt. Ja. Ne? Aber da sitzen auch überall nur Menschen und du kannst ein System so sicher machen, wie du willst. Wenn da halt menschliches Versagen ins Spiel kommt, dann hilft dir das sicherste Sicherheitssystem nicht. Aber wie gesagt, in der Fliegerei wird das so weit wie es geht minimiert. Übrigens können wir all diese Informationen durch unseren Piloten, den wir am Anfang gehört haben, auch absichern lassen nochmal. Das können wir machen, ja. Aber das wird er vielleicht auch tun. Also ja, gucken wir mal. Ja, so, also das wäre auf jeden Fall eine coole Aktion. Ja, ich wollte gerade sagen, mein Tomatensaft ist alle, aber ich habe dein Tomatensaft ist eigentlich jetzt noch alle echt. Ja, tut mal, du, wir sind also, hier über den Wolken, da ist der Druck ein bisschen anders und ja, da hat da man ist der mehr Druck ein bisschen höher. Da ist ja, es ist übrigens so mit dem Tomatensaft, ne? Im Flugzeug ist der Druck tatsächlich ein anderer, weil der Druck muss ja ausgeglichen werden mit der Umgebung draußen und der Druckunterschied darf natürlich jetzt nicht massiv sein zwischen dem Flugzeuginneren und dem Flugzeugäußeren. Deswegen ist der Druck in dem Flugzeug höher, als man das vielleicht als Flachländler, wie wir Berliner, gewohnt ist. Und das wirkt sich auf die Geschmacksknospen aus und deswegen trinkt man im Flugzeug einen Tomatensaft, weil alle anderen Getränke im Flieger nach nichts schmecken. Und deswegen macht man sich da auch Salz und Pfeffer ran, ne? Ja, das ist der Hintergrund, warum der Tomatensaft im Flieger so verbreitet ist. Also ich trinke Tomatensaft auch auf der Erde. Ich trinke es auch gerne auf der Erde. Ja. Ich apropos Druck, wie viele Scheiben hat denn ein Flugzeugfenster, weißt du das? Nee. Drei Stück. Drei Stück. Ja. Und die sind, wie dick ist so ein Flugzeugfenster? Das weiß ich gar nicht, aber ich kann euch da empfehlen, die Sendung Wissen vor 8, schaut mal in der Mediathek ARD, kam neulich nämlich, wieso das so ist. Ne? Also es sind drei Fenster, eins, also drei Scheiben, eine davon hat irgendwie ein Loch, weil es da auch darum geht, wegen dem Druckausgleich, ne, dass da entsprechend ja, Luft reingeleitet wird und ja, das auch zur Stabilität. Ne? Also eine Scheibe ist zum Beispiel dafür da, falls die mal zu Bruch geht, dann passiert weiter nichts, weil es muss ja auch dicht sein, das Flugzeug entsprechend. Aber fand ich sehr interessant, würde ich aber jetzt nicht weiter ausführen, weil ich habe gerade gesehen, da ist hier dieses Anschnallzeichen angegangen vorne, René. Ich glaube, wir landen jetzt. Ist es schon soweit? Ja. Echt? Okay, also ja, wir haben Verspätung, dann, ne? Wir haben Verspätung. Dann, wir werden umgeleitet. Wir müssen eigentlich eine sogenannte Platzrunde noch fliegen. ich habe nur Angst, dass uns der Sprit ausgeht. Nur mal so als Info für euch, wenn euch der Podcast an der Stelle einfach zu lang wird, empfiehlt es sich, Pause zu drücken. Das ist das Tolle an einer Podcast-App. Ihr müsst ihn nicht komplett durchhören. Die andere Sache ist, es macht für uns halt keinen Sinn, 20-Minuten-Podcast zu machen, weil ihr merkt ja selbst, bis man da so ein bisschen in Fahrt kommt und alles, das braucht ein bisschen. Und deswegen, ja, wenn euch die Stunde zu lang ist, macht einfach Pause, hört das Ding später weiter. Ich merke schon an Stefan, dass der nicht für 2 Stunden Sitzfleisch hat. Der hat Angst, dass er eine Thrombose bekommt. Das ist ja auch im Flugzeug wichtig, ne? Also. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht erbetteln bei dir, dass wir da doll verlängern. Das heißt aber definitiv, wir müssen einen zweiten Podcast zu dem Thema machen. Du, René, sehr gerne. Ich bin dafür. Vielleicht nicht gleich im nächsten, aber ich fand es auch total spannend und das Feedback kann ich dir weitergeben. Also ja, man kann dir echt gut zuhören. Das sind spannende Geschichten. Das war schon bei den Lost Places so. Und ich finde, hier hat sich auch richtig viel ergeben. Also das war sehr interessant, was du heute wieder von dir gegeben hast. Ja, also ich muss dazu sagen, wir hatten eigentlich noch auf dem Plan, nachdem wir ja erstmal aufbauen wollten bei euch, dass ein Flugzeug ein so viel Verkehrsmittel ist, ja. Wollten wir eigentlich auf die aktuelle Situation noch eingehen, die ja das Gegenteil vermuten lässt. Wir heben uns das wirklich auf, weil auch da gibt es viele interessante Fakten. Aber wie Stefan schon vorgeschlagen hat, dann vielleicht wird es nicht der nächste Podcast. Mal gucken. Das gibt euch aber die Chance, definitiv Feedback abzugeben zu dem Thema. Ne? Wollt ihr in irgendeinem Bereich noch mehr wissen? Oder habt ihr Fragen? Seid ihr der Meinung, dass vielleicht irgendein Fakt gekommen ist von uns, den wir uns ausgedacht haben? Ne? Dann lasst uns das wissen, Stefan, und zwar auf diversen Wegen, die du uns jetzt nochmal kurz nahebringen wirst. Genau, natürlich der erste Anlaufpunkt ist unser Instagram-Account podcast.iidi, irgendwas ist doch immer. Oder ihr hört uns ja, über Google Podcast, da könnt ihr, glaube ich, nicht kommentieren, wollte ich gerade sagen. Über iTunes kann man da kommentieren, das weiß ich auch nicht. Aber ansonsten. Ja, man kann definitiv über iTunes und auch über die anderen Podcast-Verzeichnisse eine Bewertung abgeben. Es hilft uns natürlich, wenn euch gefällt, dass ihr eine positive Bewertung abgebt. Das soll jetzt keine Bettelei sein, ihr müsst das nicht machen. Ihr sollt aber wissen, dass uns das auf jeden Fall hilft. Wenn ihr eine schlechte Bewertung abgeben wollt, dann würde ich euch raten, überlegt es euch nochmal und lasst es einfach, weil es viel zu aufwendig ist. Und was uns auch hilft, ist, wenn ihr irgendjemanden, den ihr kennt, erzählt, was ihr vom Podcast gehört habt und vielleicht interessiert ihn das eine oder andere Thema, vielleicht gerade das, über das wir heute gesprochen haben. Auf jeden Fall. Also sagt es euren Freunden, Bekannten, Kollegen, Nachbarn, euren Partnern, wem auch immer. Und noch ganz wichtig, wer keinen Instagram-Account hat, kann uns natürlich auch per E-Mail erreichen. Schreibt einfach eine Mail an podcast@juber.de. Und Stefan, ganz kurz noch. Du hast da was auf der Schulter. Was ist denn da? April. Heute ist der 1. April und wir haben es bis zum Schluss aufgehoben. Nein, und ich habe schon drauf gewartet. Echt? Ja. Ja, nein, tut mir leid. Aber ich wollte ja noch eine Sache unterbringen, damit ihr wisst, dass es sich lohnt, diesen Podcast zu hören, habe ich noch einen, ich hätte es eigentlich am Anfang anteasern sollen, ich habe noch einen richtig, richtig fetten Geheimtipp für euren nächsten Flug. Also, der fette Geheimtipp ist der beste Sitzplatz im Flugzeug. Vorne. Und zwar, richtig, also das muss man dazu sagen, das ist ein Schwabentipp, ja? Also, das heißt, wenn ihr diesen Sitzplatz, den Stefan jetzt schon gesagt hat, einnehmt, profitiert ihr im vollen Maße davon. Laut Schwaben ist der Sitzplatz, der beste Sitzplatz im vorderen Teil des Flugzeugs. Und weißt du warum? Nee. Da kommt beim Absturz der Getränkewagen ein zweites Mal vorbei. Und er ist noch vor der Sollbruchstelle. Oh, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, alle positiven Aspekte wieder kaputt gemacht vom Fliegen. Genau, so. Sehr dann, gut. Okay, würde ich sagen, pass auf, ich hau auch noch einen raus. Ich empfehle euch den Film Die Reise in einem unglaublich verrückten Flugzeug mit Leslie Nielsen. Da könnt ihr mal richtig lachen und das ist toll. Lohnt sich. Ja, da muss ich aber sagen, den muss man sich in Englisch angucken, weil dann kommen diese Funkerwitze gut rüber. Ne? Man erinnert sich an die eine Passage vielleicht alles Roger, Roger. Ne? Und im Englischen kommt dann noch We have clear... We have clearance, Clarence. Ne? Also da kommen so mit Flugworten. Ein typischer ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen gemacht ist. Ja. Was? Ein typischer Leslie Nielsen. Also da kann man immer herzlich lachen auf jeden Fall. So schön doof alles. Genau. Gut. Und aber pass auf, dann möchte ich jetzt den zweiten Witz, du willst ihn ja sicher nicht erzählen. Den zweiten Flugwitz, den du mir neulich geschickt hast. Na, pass auf, den heben wir uns für den zweiten Teil vom Thema. Geiler Cliffhanger, Stefan. Ja, da super. Haben wir es wieder. Ja, bin ich gut. Das heißt, Pilotenkollege, der uns am Anfang begrüßt hat, wird definitiv ein zweites Mal in Erscheinung treten. Da wird er sich hoffentlich freuen. Definitiv. Und es wird im zweiten Podcast dann den zweiten Witz geben. Stefan wird noch dafür sorgen, dass er lustig rüberkommt. und dann werden wir auch das Thema mit der aktuellen Boeing-Situation mal besprechen. Ja, genau. Alles das kommt später. Da sagen wir jetzt nichts weiter zu. Genau, also erstmal nochmal einen herzlichen Dank an unseren Piloten, an unsere Pilotenstimme, Juk Shekin. Genau. Ich hoffe, ich habe es nochmal richtig ausgesprochen. Ein toller Mann. Sag nochmal den Podcast von ihm, dann können alle auch nochmal da. Das ist der Cockpit Buddy. Ja. Ich muss mal gucken, ob er Cockpit Buddy. Er hat auch eine Webseite. Google ist da mega schlau. Ihr könnt da bei Google einfach mal reinschauen. Das führt euch direkt. Podcast Cockpit Buddy, dann solltet ihr direkt bei ihm landen. Wenn nicht, dann grüßt diesen anderen Piloten, den ihr dort treffen werdet, sehr herzlich von uns. Ja. Auch der dürfte dann mal bei uns mitfliegen. Genau. Im nächsten Podcast. Jo, so, da haben wir jetzt natürlich unseren Flug ordentlich überzogen. Wir hatten ein paar Turbulenzen, aber wir landen jetzt sicher und deswegen müssen wir alle technischen Geräte ausmachen. René, ich würde sagen, ja, tolle Sendung wieder mit dir. Folge 3, irgendwas ist doch immer auch, Stefan. Der Podcast mit René und Stefan. Ja, mir hat es auch tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch da draußen an den MP3-Playern oder wo auch immer. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr einfach übernächsten Montag wieder mit dabei. Ja, denn alle zwei Wochen. Da gibt es eine neue Folge. Genau. Seid gespannt drauf. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Kommt gut in den April und tschüss sagen Stefan und René. Tschüss. Ciao. Können wir jetzt landen?